Um 14 Uhr deutscher Zeit wird wahr, was vor Monaten ein ökonomischer Albtraum und vor Jahren schlicht undenkbar war. General Motors stellt den Insolvenzantrag. Bis heute hatte Präsident Obama dem Management Zeit gegeben, einen überzeugenden Zukunftsplan vorzulegen und den Konzern mit bisher 20 Milliarden Dollar über Wasser gehalten. Doch vor allem die letzten Wochen wurden mehr und mehr genutzt, ein Insolvenzverfahren vorzubereiten, anstatt es zu vermeiden. Gegen 18 Uhr will Barack Obama vor den Fernsehkameras seinen Plan für ein Unternehmen namens GM erläutern, das dem einst größten Autobauer nur noch dem Namen nach gleichen wird. Anschließend will GM-Chef Fritz Henderson Einzelheiten bekannt geben. Die Reihenfolge ist vielsagend. Washington wird nun Mehrheitseigner bei GM mit 60% Anteil und pumpt zusätzlich etwas mehr als 30 Milliarden Dollar in das Unternehmen. Ranghohe Regierungsvertreter haben gestern Abend darauf hingewiesen, dass es darüber hinaus in Zukunft keine finanziellen Hilfen für GM geben wird. Sicher wird der Präsident heute auf die Zugeständnisse anderer Parteien hinweisen. Die Gewerkschaften haben akzeptiert, dass die Hälfte der GM-Verpflichtungen für ehemalige Mitarbeiter in Unternehmensanteilen ausgeglichen wird. Auch die Mehrheit der Gläubiger hat Anteile akzeptiert für ihre Forderungen. Sie bekommen auf jeden geliehenen Dollar etwa 10 Cent zurück. Das Händlernetz soll um 40% verkleinert werden. Die Zahl der GM-Marken wird von 8 auf 4 reduziert. Die Neuaufstellung und die umfangreiche Entschuldung soll es dem neuen Unternehmen GM ermöglichen, auch mit weniger verkauften Einheiten profitabel wirtschaften zu können. Der amerikanische Automobilmarkt ist in den vergangenen Jahren dramatisch geschrumpft. Insgesamt mussten bisher ca. 16 Millionen Fahrzeuge in den USA verkauft werden, bevor auch GM Gewinne machte. Jetzt soll das Unternehmen schon in einem Umfeld von jährlich 10 Millionen Wagen in die Profitzone kommen. Das Insolvenzverfahren selbst soll nach Vorstellungen der Regierung nur 60 bis 90 Tage dauern, ein ehrgeiziges Ziel. Es ist die bisher umfangreichste Insolvenz ihrer Art in der amerikanischen Geschichte. Und auch wenn der Name GM überlebt, die Arbeitnehmer stehen vor schmerzhaften Einschnitten, 20.000 Jobs und mindestens 12 Fabriken gehen vermutlich verloren. Ob General Motors nach diesem Schnitt eine langfristige Zukunft gegeben ist, weiß niemand. Präsident Barack Obama verteidigt seine Entscheidungen der letzten 5 Monate vor dem Hintergrund der tiefen Rezession als alternativlos. Andere warnen angesichts von weiteren Milliardenhilfen vor einem wirtschaftlichen Vietnam.